stolzer Kämpfer, der stellt sich wohl den Kampf. Doch gibt es Feinde, die kannst du nicht sehen. Langsam schlägt sich dieser Schweinepack in mir heran. Du fühlst dich wohl, bis sie dir am Lebensnerv zerren. Wehrlos liege ich da, mein ganzer Körper zittert. Dir war ich nicht allein. Das Motto war, ich hunger diesen Scheißkrebs aus. Noch eine zweite Metastase, ein zweiter Teufel kam. Viel zu groß, keine Chance. Mir war's die letzte Hoffnung nahm. Heißt sich das Jenseits schon wieder willkommen? Ist der Kampf unehrenhaft? Soll mein Leben nun doch hier enden? Wird die Mühe so bestraft? Ist das das Ende meiner Kräfte? War die Hoffnung gar umsonst? Ist das der Abschied? Ist das der Tod? Ist das der letzte Gang? Nein, ich geb nicht auf, ich spucke auf den Tod. Der Kampf wird ehrenhaft. Mein Körper ist wohl vorbereitet. Die Gefahren werden geschafft. Die OP ist gut überstanden. Der Krebs wird bald besiegt. Doch der größte Dank an Ed in dir liegt. Mit dir kam für dich da, mit meinem Leben, das ich dir verdanke, bis zum Tod. Bei mir schläfst du in einem Bett aus roten Rosen ein. Ich verjage und vernichte jeden Feind.